Der Wimmerbauer hat für die Mutter weit um einsagen lassen und hat eine große Leiche angeschafft, von Hof weg. Kein Leicherhaus hat man gerade zu derselben Zeit noch nicht gekannt. Am Vormittag so ist alles am Hof zusammengekommen. Die Wimmermutter ist in der Fletz drin aufgebaut gewesen. Jetzt hat der Pfarrer ausgesenkt und auf sein gestarrtes Gesicht nochmals Kreuzel gemacht und hat ihm einen Weichbrunnen gegeben. Dann haben uns Totendruhe zugemacht und haben uns von Haus angetragen, mit Fessen und Vorruf. Daust haben wir uns einen Brückwohnaffi, der ist mit Dachsen ausgelegt gewesen. Bläs und Trottalerin, die zwei blitzsauberen Sturner, die selber zielten, die haben eingespannt gewesen. Also ist Wimmermutter weggefahren von seinem Hof, weil es 40 Jahre lang gearbeitet und gewerkt gehabt hat. Jetzt ist der Leicherzug eben aus der Hie am Strassel, bis wo es nachher Gach Oizau geht. Da haben vier Mannerlei Totendruhe vom Bruckwang oben und haben uns auf die Achsel genommen. Vorneweg haben der Aumüller und der Weitzinger drum und hinten der Stadelberger und der Munzinger. Haben alle vier Bauern von der Nachbarschaft gewesen. Der Aumüller und der Munzinger junge Mannsbrüder, die anderen zwei schon ein wenig älter, aber auch noch durchaus gut beim Zeug. Also haben uns einen Weg Gedal angegangen. Vorn droht zwei Ministranten und der Mesner mit dem großen Kreuz, dahinter die Leichenträger mit dem Sarg, nachher der Pfarrer und hinter dem Pfarrer die Leute. Jetzt ist aber leider Gott den selben Tag die Strassel heil gewesen, weil nochmal ein Eisbruch. Naja, davor hat es geregnet gehabt und bei der Nacht hat es gefriert. Da lasst sich denken, dass ein hartes Geh gewesen ist, gar für die vier Leichenträger. Der Mesner hat es geil gekannt. Er ist allerweil langsamer gegangen und hat sich eingespreizt, weil wenn er einen ganzen Zug da halten mit. Und natürlich hat es der Pfarrer gekannt und geschaut, dass er ja nicht schnauchert zum Sargzeug kommt. Und die Leute haben es auch gekannt, dass ganz Strassel wie ein Eisplatten ist. Das haben sie herringt und denkt, gegen einen Rankenzug gehalten. Und er jetzt hat auf die acht Haxen geschaut und dann sagt, weil es ja Repper gewährt, die vier Männerleute.